Das Bild der Leiche suggeriert in der Seele des Jesuiten die Vorstellung der größten Muskelschlaffheit und die Vorstellung jener gleich nach dem Tode einsetzenden Muskelstarre. Beide Zustände suggerieren ferner das abwehrlose Erleiden einer Leiche. Das Bild des Stockes wiederholt noch einmal jenes der Muskelstarre der Leiche und gleicher Abwehrunfähigkeit. Wie diese beiden Zustände der Muskulatur in tiefer Hypnose jederzeit zu befehlen sind, so ist umgekehrt durch diese Bildgebung ein der Hypnose ähnlicher Zustand hervorzurufen. Er ist von dem Zustand der Wachsuggestion dadurch unterschieden, dass, wie bei der Hypnose, alles eigene Denken, Urteilen und Wollen völlig ausgeschaltet wurde und nur der Wille des Hypnotiseurs in dem Gehirn des Hypnotisierten herrscht. Er ist aber von dem Zustande der tiefen Hypnose dadurch unterschieden, dass ein Schlaf nicht besteht und der Mensch bei vollem Bewusstsein handeln und, soweit es der Befehl erfordert, auch denken kann. Wir wollen den Zustand, den die Geheimorden durch diese Art Gehorsamsforderung unter Aufgabe der genannten Bilder erreichen und den wir als ein Zwischending von Wachsuggestion und Hypnose erkennen, Wachhypnose nennen. Erhält der Jesuit, der in solchem Zustand durch die Vorschrift des Gehorsams gebracht ist, nun einen Befehl, so hat er das Gefühl, Leiche oder Stock zu werden. Er hat das Gefühl, als ob er einen Schlag vor den Kopf bekäme, der ihm jeden Willen, jede Denk- und Urteilsfähigkeit diesem Befehl gegenüber plötzlich nimmt. Solange die Ausführung des Befehls währt, arbeitet er zwangsläufig nach einer Art Reflexmaschine und kann, ähnlich wie die Menschen, die die sogenannten posthypnotischen Befehle erfüllen, durch nichts davon abgehalten werden. Es ist nun spielend leicht, gegebenenfalls diesen Menschen Amnesie, also Erinnerungslosigkeit, an den ausgeführten Befehl unauffällig zu suggerieren, doch wird das gar nicht oft nötig sein. Je öfter solcher Zustand wiederholt wird und bei den fortgesetzten Befehlen, die der Orden in allem und jedem gibt, ist er Jahre hindurch ein Dauerzustand, umso sicherer und besser arbeitet nun die Maschine. Wenn der Vorgesetzte befehlen sollte, eine Kartoffel als Apfel zu essen, so würde der Wachhypnotiker dies ebenso folgsam tun wie der Hypnotisierte. Gelangt ein solcher Kranker nun wieder unter die Anordnungen des Exerzitienmeisters, so muss dieser veränderte Seelenzustand die hypnotisierenden Befehle der Exerzitien noch weit ertragreicher machen als zuvor und alle in den Exerzitien befohlenen Gemütsbewegungen und Gemütsäußerungen, von dem Stöhnen bis zu den Tränen, werden sich nun ebenso widerstandslos ereignen, wie wir das bei einem häufiger Hypnotisierten jederzeit spielend erreichen können. Im Gegensatz zu jenen Jesuiten, die solchen Gehorsam nie vollkommen erlernen können, ganz einfach, weil man sie nicht in den Zustand der Wachhypnose versetzen kann, stark entfaltete Persönlichkeiten eignen sich hierzu nie, wird der geeignete Jesuit also von Jahr zu Jahr mehr daran gewöhnt, in Bezug auf Befehle seiner Oberen eine Reflexmaschine zu sein. Hieraus geht hervor, wie töricht die Annahme ist, er würde etwa Widerstand und Zögern aufbringen, wenn ihm ein schauerliches Verbrechen befohlen ist. Freilich muss der Orden hierzu nur die am besten tauglichen auswählen. Die Schutzgesetze, die im Unterbewusstsein jeder Menschenseele diesem Missbrauch wehren, habe ich in meinem Buche des Menschen Seele erklärt. Sie kann der Orden nicht stürzen. Wichtig für die Sicherheit und Dauerhaftigkeit dieses krankhaften Seelenzustandes ist es, dass der Jesuit nur Ordensbefehlen ausgesetzt ist, also eine gesunde Weise des Gehorchens im Wachzustande nicht mehr kennenlernt. So sind denn die vielen Vorrechte des Ordens, die sogar den Jesuiten als Priester unabhängig vom Bischof machen, nicht nur, wie wir noch sehen werden, Machtvorteile, sondern Sicherheit dieser Dressur. Deshalb ist es auch so wichtig, dass der Prozess in seinem besonderen Gelübde dem Papste gegenüber sich nicht etwa zu dem für jeden Ordensbruder sonst selbstverständlichen Gehorsam in allen Dingen verpflichtet, sondern dass dieser Gehorsam für ihn ganz ausdrücklich eingeschränkt ist auf bestimmte Missionsangelegenheiten, somit nur auf solche Fälle, in denen der Papst der mystische Leib Christi wurde und daher dem Jesuiten gegenüber oberer ist. Der Orden tut also sehr wohl daran, wenn er freilich die genannten Gesetze auch nicht weiß, dass er so eifrig darauf achtet, den Jesuiten in allen Lagen, in die sein Beruf ihn führt, vor anders gearteten Befehlen zu schützen. Mehr aber als Gehorsamspflichten außerhalb des Ordens gefährdet das Amt des Befehlens im Orden die Wachhypnose des Jesuiten. Die Oberen, die Jahre, ja meist Jahrzehnte hindurch den blinden Gehorsam des Leichnams erlebten, werden durch das Amt des Befehlens leicht aus ihrer Wachhypnose gerissen. Aus diesem Grunde sind die wenigen Palastrevolutionen dieses Ordens immer nur Revolutionen der Provinzialen, also Revolten der Befehlshaber gewesen. Wenn die Jesuiten ahnten, nach welchen seelischen Gesetzen und in welcher Weise sie ihre Zöglinge krank machten, so würden sie also allen Befehlshabern eine andersartige Dressur geben als denen, die wie Leichname nur folgen sollen. Wer den blinden Gehorsam des Jesuiten als Seelenzustand einer Wachhypnose erkannt hat, der wundert sich natürlich auch nicht, dass die Verblödung des Jesuiten dem Inhalt der Befehle gegenüber sich ganz ebenso wenig wie die Verblödung durch das induzierte Irresein auf übrige Gebiete erstreckt. So kann zum Beispiel der Jesuitenpater sehr kluge Forschungen über Ameisen anstellen. Die Wachhypnose erleichtert dem Jesuiten die Erfüllung der beiden anderen Gelübde, der Armut und Keuschheit, die nur vor dem Novizen und von dem uneingeweihten Jesuiten einen gleichen Inhalt haben wie die anderen Orden, nämlich den der Askese. Tatsächlich aber muss der Jesuit Schwereres als Armut, er muss Gleichmut geloben. Schon durch das streng durchgeführte Armutgelübde ist der Jesuit den Geheimordensbrüdern jüdischer Orden und der Freimaurerei unendlich überlegen, noch mehr aber durch die von ihm geforderte völlige Gleichgültigkeit jedem Besitz gegenüber.